Du fühlst dich an wie ein allererster Sommer seit einer Lifetime. Ewige Eiszeit, so wie die Sonne strahlt, Muster durch Gardinen malt. Kann gut sein, dass ich hier für immer bleib. Komm nicht mehr schwer aus dem Bett raus. Ich find alles an Vitamin D in deinen Augen. Alles okay, wenn du mich anschaust. Lass unseren Song in Dauerschleife laufen. Meine Hand in deinen Haaren, wangenrot wie Sonnenbrand. Hält irgendjemand mal bitte kurz die Zeit an? Oh, du tust so gut. Komm, wir legen uns in den Sommerregen. Ich nenn dich du. Jeder sieht.